Das Stuttgart der Partei der Arbeit Koreas richtete am 13. November ein Dankschreiben an die Angehörigen der Volksarmee und der Baustoßtruppen und die Bevölkerung des ganzen Landes, die beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong das Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück schufen. Im Schreiben hieß es: Nach dem kämpferischen Appell der Partei dazu, mit der großen Macht der einmütigen Geschlossenheit beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong das Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück zu schaffen, führte das gesamte Volk 2 Monate lang einen erbitterten Kampf. Dadurch sind in den nördlichen Gebieten des Vaterlandes, die von einer beispiellosen, verheerenden Katastrophe heimgesucht worden waren, die neuen herrlichen sozialistischen Straßen und Dörfer entstanden. Der Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong war ein in der Geschichte beispielloser großer Kampf für Wiederaufbau und ein erbitterter Krieg um Leben und Tod, in dem man trotz der verzweifelten Drohung der USA mit einem nukleären Präventivschlag und trotz der bösen Sanktionen und Blockaden der feindseligen Kräfte zur Beseitigung aller kostbarsten Sachen der Koreaner in kurzer Zeit die neuen Straßen und Dörfer in den Katastrophengebieten in 6 Städten und Kreisen im nördlichen Ende des Landes errichten musste. In den Bergen am Fluss Turman, wo die revolutionären Traditionen der Partei der Arbeit Koreas wurzeln, sind die ewigen sozialistischen Wurzeln der Volksliebe in der Ära der Partei der Arbeit Koreas tief geschlagen worden. Und das absolute Vertrauen der Bevölkerung zur Partei und zum Staat ist aufrecht erhalten worden. Das ist der größte Sieg beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete. Während des Wiederaufbaus wurde die unerschöpfliche Kraft des Staates maximal gestärkt und das Tempo des Vormarsches der koreanischen Revolution beachtlich erhöht. Für die feindseligen Kräfte, die von der Krise Nordkoreas redeten, war es ein harter Schlag. Alle tapferen Personen an der nördlichen Front und die Bevölkerung des ganzen Landes sollen in der Stimmung und dem Geist beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhangyong das Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück geschaffen zu haben, einen unaufhörlichen Angriff für die Erreichung der 200-Tage-Kampfziele unternehmen. Dadurch soll man das bedeutsame Jahr 2016 zum Jahr des großen Sieges, das in die Geschichte des Vaterlandes glänzend eingehen wird, und zum historischen Jahr machen, in dem der Meilenstein der Malima-Zeit gelegt wird.